Wenn der letzte Wasser soll nur Scheiß, hält seine Brüder erzählt in den Schränken. Und die Mörder, sie sind noch frei. Sie riecht zu killen, ist leichter als die Menschen. Au! Sind die wirklich gut? Ihre Tasche war ein Krokodil. Ihre Nüsse waren 14 Biberlein und der Kirschen hat ein Bärenbiel. Wenn der letzte Roman von uns scheint, wenn seine Brüder ein Fels in den Schränken. Und die Mörder, die sind noch frei. Tiere zu killen, ist leichter als die Menschen. Man hält uns das Regime wirklich gut. Der Fuchs ein Antitaler auf der Welt. Seine Jungen werden sicher auch bald spüren, Mensch der Stirn und sind zu allen bereit. Wenn der letzte Säure von uns scheißt, hängt seine Brüder als Fels in den Schränken. Und die Mörder, die sind noch frei. Tiere zu killen ist besser als die Menschen. Wenn der letzte Nummer von uns scheißt, hängt seine Brüder an Felsen in den Schränken. Und die Mörder, die sind noch frei. Tiere zu killen ist leichter als die Menschen. Damen und Herren, Felsen gibt's nicht mehr. Die Kirsten reduzieren mich an. Alle Tiere sind seit 20 Jahren tot. Die Kinder heute, die halten euch das Mann. Wenn das letzte Körper von uns scheißt, hängt seine Brüder und Schwestern in den Schränken. Und die Mörder, die seid ihr selbst. Denn alle Tiere, die mussten das verraten. Denn das letzte Kippen von uns scheißt, sind seine Brüder und Schwestern in den Schränken. Und die Mörder, die seid ihr selbst. Denn alle Tiere, die mussten das verraten. Das sind die Rocken. Das sind die Tiger. Das sind die Zitronen. Und die Äpfel.